Abend kommt, Sonne geht, zündet die Lichter an. Trinkt die Musik, leert den Wein, dass man gut tanzen kann. Sommernachtsball, Wind schaukelt die Laternen. Sommernachtsball, hinter Mond und Sternen. Sommernachtsball, golden rings um die Felder. Sommernachtsball, Märchen erzählen die Wälder. Und wir zwei sind ein menschliches Paar. Zauberei und doch wunderbar wahr. Sind wir beide, sind wir beide. Sommernachtsball, Sonne, Feen und Spinnen. Sommernachtsball und Schlangenköniginnen. Und wir zwei sind ein menschliches Paar. Zauberei und doch wunderbar. Schlaf uns töte, dreh dich und dreh dich, dich um die Liebe.